ein Mädchen war wie Roseanne. So klug und froh wie Roseanne. Jahre gehen still ins Land. Sommer geht, Sommer kommt. Alles zieht vorbei an mir, als wäre nichts geschehen. Wintertag, Frühlingsduft, nie mehr liegt ihr Lachen in der Luft. Roseanne, mein Herz ist kalt und leer. Mein Gott, wie fehlst du mir? Wie lebhaft bleibt dein frohes Bild in mir? Denn wahre Liebe bleibt bestehen. Warst du nicht viel zu jung, viel zu schön, so früh zu gehen. Kein Mädchen war wie Roseanne, verspielt und sanft wie Roseanne. Sommer geht, Sommer kommt, und mein Herz bleibt leer und unbewohnt. Es fand die Liebe wohl zu früh und starb genau wie sie. Für Roseanne erschaff ich eine bessere Welt und manchmal seh ich sie vor mir stehen, zum Greifen nah, wunderschön und wahr. Der Sommer ist schon nah.